Deutschlandfunk. Hörspiel. In dieser Woche präsentieren wir Ihnen zwei Hörspiel-Ursendungen. Sie führen uns in das älteste Dorf des neuen Brasilien. Heute Abend erkunden wir den realen Ort Caraíva mit dokumentarischen Mitteln. Am Samstag folgt die opulente Klangerzählung Ponto dos Mentirosos, Atlas eines Dorfes, von Merzuga und Nina Hellenkemper. Quando eu encontrei Caraíva naquela época, em 71, eu voltei andando de Trancoso até aqui, porque não tinha barco, não tinha estrada, só chegava a pé ou de barco, né? Zum ersten Mal bin ich zu Fuß von Trancoso gekommen. Eine Straße gab es nicht. Entweder du kamst mit einem Boot übers Meer oder zu Fuß. Eine Landzunge. 18 Kilometer nordöstlich des Monte Pascual, des heiligen Bergs der Patachon. Als ich am Flussufer stand und von dort Caraíva auf der anderen Seite zum ersten Mal erblickte, wusste ich, das ist mein Platz. Paraíso Real. Ein Feature von Nina Hellenkemper und Janko Hanuszewski. Bunte Häuschen am Fluss, Kokospalmen, blühender Hibiskus, uralte Kajubäume, in denen Meerkatzen leben. Aus einem Garten dringt der Klang von Trommeln und einer Berimbau. Ein Capoeira-Meister unterrichtet die Dorfkinder in einem Pavillon. Zierliche Gestalten, die Räder schlagen, springen, Fäuste und Beine durch die Luft wirbeln. Die Lage schützt Caraíva. Der Fluss ist die Grenze auf der einen Seite, auf der anderen Seite liegt das Reservat, auf der dritten Seite der Atlantik. Das Dorf kann sich nicht ausdehnen. Es ist wie eine kleine Insel. Ich bin mit einem Schiff nach Caraíva gekommen, an einem Nachmittag. Damals gab es nur ein paar Häuser am Fluss und um die Kirche herum. Das Dorf lag sehr isoliert. Der Name ist eine Ableitung von Caraíba, ein Wort, das in fast allen Landessprachen von Süd- und Mittelamerika den Angreifer symbolisiert, den Fremden oder kurz gesagt den weißen Europäer. Atlas der Dorfbewohner. Pedro Alvarez Cabral, portugiesischer Seefahrer, der 1500 offiziell Brasilien entdeckte, landete wenige Kilometer südlich der Flussmündung des Rio Caraíva, wo er auf freundliche Wilde traf. Ließ 4 Strafgefangene der portugiesischen Krone an der Küste zurück, die Caraíva gründeten. Das älteste Dorf des neuen Brasilien. Die Menschen haben mich freundlich empfangen und eingeladen. Wir sind Freunde geworden und ich habe angefangen, die Kinder zu unterrichten. Luca, Mitte 70, großgewachsen, silbernes, langes Haar. Kommt aus dem Süden Brasiliens und lebt seit 40 Jahren in Caraíva. Gilt noch immer als eine der besten Forró-Tänzerinnen des Dorfes. Ihre naive Malerei der bunten Häuser im Mondschein ist heute eine Art inoffizielles Logo des Dorfes. Das Motiv findet sich auf den ausrangierten Wasserkanistern, die als Mülleimer am Straßenrand stehen, auf Hausmauern und auf Maultierkarren. Nossa relação é se falando de Caraíva, né? Ficamos próximo aqui. Nossa relação é muito boa com o povo de Caraíva, né? Unsere Beziehung zu Caraíva, zu den Menschen dort, ist sehr gut. Wir Patachó leben ja ganz nah. Viele der Bewohner von Caraíva haben indianische Vorfahren. Auch Caraíva war früher indianisches Land. Hinter dem Dorf, am Ende einer Sandstraße, beginnt das Reservat der Patachó. Wir sind einer der letzten indigenen Stämme Brasiliens, die noch an der Küste lebt. Alle anderen haben die weißen Siedler ausgerottet oder tief in die Wälder des Amazonasgebietes vertrieben. Am Anfang meiner Schullaufbahn gab es keinen Klassenraum. Unsere Lehrer hatten selber noch nicht einmal die 5. Klasse beendet. Es war sehr schwierig, etwas zu lernen. Heute können wir im Reservat den Schulabschluss machen. Die Schule hat über 600 Schüler und 7 Klassenzimmer. Die Eroberer brachten Glasperlen und nahmen dann unser Land. Für das Land brauchten sie Sklaven. Für Zuckerrohr, Kaffee, Kakao. Ein Leben in Gefangenschaft wie das der afrikanischen Sklaven war undenkbar für die Ureinwohner Brasiliens. Der einzige Ausweg nach ihrer Unterwerfung war der kollektive Selbstmord. Zu Hunderten stürzten sie sich von den Klippen. Heute markiert nur ein großes Holzschild am Ende der sandigen Straße den Übergang zwischen dem weißen brasilianischen Dorf Caraíva und dem offiziell ausgewiesenen indianischen Reservat. Die Patachou hat man als Integrierte katalogisiert. Integrierte verwenden Geld und sprechen Portugiesisch. Als ich ankam, gab es hier noch nicht mal Pferdekarren. Die Menschen hatten kleine Schubkarren oder trugen die Lasten an langen Hölzern über den Schultern. Alle lebten vom Fischfang. Manchmal habe ich Brot und Kuchen gebacken und verkauft. Die kleinen Häuser waren mit Stroh gebaut. Es gab kein fließendes Wasser, keine Toilette. Um Wasser zu holen, ging man an den Fluss oder an die Quelle. Ich hatte noch keine Kinder. Ich war frei. Und so dachte ich, warum bleiben wir nicht einfach für eine Zeit hier? Bauen eine kleine Hütte. Wir haben das nicht groß geplant. Herminia ist wie Duca in den 80er Jahren in das verschlafene Dorf gekommen. Trotz Brasiliens Militärdiktatur war die Hippie-Kultur noch in voller Blüte. Zusammen mit ihrem Mann Dante tauschte sie eine mitgebrachte Taucheruhr gegen ein riesiges Grundstück samt kleinem See mitten im Dorf, baute dort ein Haus und eröffnete die Bar Lagoa, in der sich bis heute alle treffen. Das Grundstück ist inzwischen 2 Millionen Dollar wert. Es ist die Stimmung hier, die Luft, das Meer, die Menschen, die hier leben, diese unglaubliche Natur. Man steckt einfach nur die Füße in den Sand. Caraíva é lugar, né, muito ligado à natureza, diferente do mundo, né, porque aqui a gente não tem carro, não tem moto, não tem barulheira, tem uma magia especial. Es war immer ein sehr besonderer Ort. Du hörst keine Autos, keinen Krach. Das Dorf ist voller Magie. Ich kam ein paar Jahre später zum ersten Mal nach Caraíva, baute ein Haus, kochte bei Kerzenlicht. Mein Sohn ging eine Zeit lang hier zur Schule, lernte statt Mathematik Fische fangen und durfte manchmal auf dem Pferd in die Schule reiten. Die Portugiesen bauten zuerst eine niedrige Kirche, die anderen Häuser drumherum. In der Mitte ein quadratischer Platz. Heute steht die Kirche leer. Einen Pfarrer gibt's schon lange nicht mehr. Dafür erfreuen sich mehrere evangelikale, freikirchliche Gemeinden US-amerikanischer Prägung bei den Dorfbewohnern größter Beliebtheit. Die Kinder gehen zum Capoeira, die Eltern in die Freikirche. Früher gab es Fische und Früchte im Überfluss. Geld verdienten die Portugiesen mit Brasilholz, das sie nach Europa verkauften. Auch der Export bunter Vögel und anderer exotischer Tiere war ein gutes Geschäft. Später boomte der Verkauf von Palisander. Es gab ein Sägewerk in Caraíva. Das Holz kam direkt aus dem Dschungel, der damals bis an den Atlantik reichte. Als der Dampfkessel explodierte und das Sägewerk in die Luft flog, versank das Dorf wieder in einen tiefen Schlaf. Hier gibt es nur Sand, keine Straßen. Autos könnten hier gar nicht fahren. Der Weg ins älteste Dorf Brasiliens bleibt beschwerlich. Eine Sandpiste, vorbei an endlosen Viehweiden und durch ein sumpfiges Tal, in dem Büffel schon mal die Straße versperren. Bei starkem Regen wird der Weg unpassierbar. Nach einer Stunde endet die Piste unvermittelt am Flussufer in den Mangroven. Ein Bootsanleger, aus ungehobelten Brettern und Baumstämmen gezimmert. Im grünen Wasser schaukeln bunte Kähne. Auf der anderen Seite Caraiba. Die starken, jungen Männer des Dorfes sollen ihr Geld, wenn nicht als Fischer, dann als Fährmann verdienen. Und die Einheimischen und Gäste in Kanus über den Fluss starken. Wir im Dorf wehren uns bis heute gegen eine asphaltierte Straße, die hierhin führt. Es soll mühsam bleiben, hierher zu kommen. Wir wollen gar nicht jeden hier haben. Nur die guten Leute sollen es schaffen. Fabian, 42, Filmschauspieler, Ex-Model. Hat gerade den Latin Lover in einem ZDF-Romantikdrama gespielt und seinen vierwöchigen Caraiba-Aufenthalt spontan um 3 Wochen verlängert. Verkündet, er habe seit Anfang der Woche endlich Heimweh und bestellt noch einen Caipirinha. Atlas der Dorfbewohner. Claudia, Alter ungewiss. Wohlhabende Dame aus Sao Paulo, die in Caraiba das einfache Leben sucht. Sie führt eine kleine Boutique am Fluss und vermisst manchmal niveauvolle Gesprächspartner. Zusammen mit meinen Freunden Herminia und Dante haben wir die Dorfbewohner zusammengerufen und als erstes wurde beschlossen, hier werden niemals Autos fahren. Keine Autos, keine Brücke. Ein Dorf mit eigenen Gesetzen. Die Patasho im benachbarten Reservat hätten gerne eine asphaltierte Straße. Sie wollen Handel treiben, in modernen Häusern leben, Geld verdienen. Die Patasho haben sich ausbedungen, mit ihren Buggys bis ins Dorf fahren zu dürfen. Ein halbes Dutzend dieser einfachen Geländewägen stehen am Dorfplatz. Daneben die Maultierkarren der Weißen mit Dukas Caraiba-Motiv und der handgemalten Aufschrift Taxi Caraiba. Die Guten, das sind die, die keine Mühen und Strapazen scheuen, die das einfache Leben suchen. Wenn es eine asphaltierte Bundesstraße geben würde, kämen die Guten und die anderen auch. Atlas der Dorfbewohner. René, 32. Physiotherapeut, Kundalini-Experte. Trägt ein um die Hüfte gewickeltes Tuch und Hawaiianas. Hat bei einer brasilianischen Tänzerin aus Pina Bausch's Ensemble Tanz studiert und raucht den ganzen Tag Marihuana. Das Universum ist für ihn Rhythmus und Klang. Wenn du von einem Mückenstich krank wirst, sagt er, stimmt etwas mit deiner Kundalini nicht. Gibt Tanzseminare und Vorhauunterricht. Wird wenige Tage später von einer Mücke gestochen und bekommt ein böses Fieber. Governo federal Fundação Nacional do Índio, Área Proibido, Terra Indígena. Sandstrand und Steppenlandschaft, soweit das Auge blickt. Der Urwald, die Mata Atlantica, ist längst verschwunden. Ein paar Kokospalmen, 4 Meter hohe Wellen, Wind, knallende Sonne. Na minha infância era mais era brincar mesmo. In meiner Kindheit habe ich hier noch im Wald gespielt, Vögel gejagt und auch am Strand oder im Sumpfgebiet gefischt. Schon als Kind wollte ich etwas lernen, um unserer Gemeinschaft zu helfen und meiner Familie. Als ich älter wurde, dachte ich an Informatik. Das war völlig neu für uns. In meiner Kindheit gab es kein Facebook, WhatsApp oder so etwas. João ist einer der ersten Patasho, der an einer Universität studieren konnte. Auch seine beiden Geschwister machten einen Uni-Abschluss. Die Familie stammt aus Barra Velha. Sie sind Nachfahren der Einheimischen, die Cabral vor 500 Jahren in Barra Velha freundlich empfingen. Mein Vater hat früher ohne Sauerstoffflaschen im tiefen Ozean mit der Harpune nach Fischen getaucht. Ich bin mit ihm getaucht oder in einem Kanu rausgefahren, einem Einbaum, dem Boot der Alten, aus einem Baumstamm geschnitzt. Mein Vater sagte immer, ich bin Fischer, aber ich möchte nicht, dass ihr diese Gefahren auf euch nehmen müsst, wie ich, den Seegang, die Unwetter. Deshalb müsst ihr in die Schule. Ihr müsst wirklich lernen. Já tem muitos índios aí na faculdade, na UFMG de Salvador, Minas Gerais. Heute besuchen einige von uns die Universität in Salvador, in Minas Gerais, in Rio Grande do Sul. Es gibt den ersten Indianer aus unserem Dorf, der Medizin studiert. Das macht uns sehr stolz. Aber die Unterstützung von der Regierung fehlt. Das Studium dieses Indianers hängt davon ab, ob seine Familie es schafft, das Geld aufzubringen, damit er in der Großstadt studieren kann. Die Gemeinschaft sucht aus, wer Lehrer werden soll. Und sie haben mich ausgesucht. Dann habe ich 4 Jahre studiert und anschließend in der Mittelstufe unterrichtet. Zurzeit koordiniere ich 2 Schulen. Ich habe Naturwissenschaft studiert, speziell Physik. Dafür habe ich mich schon in der Schule interessiert. Das unterrichteten aber nur die weißen Lehrer. Rund 30 Patachon haben inzwischen einen Universitätsabschluss. 8 haben Kunst studiert, 7 Mathematik, 7 Naturwissenschaften, 6 Sozialwissenschaften. Nosso povo foi muito discriminado, então assim o índio ele era visado assim como alguém que não tinha. Wir wurden immer diskriminiert, als Leute angesehen, die nichts wissen, die nicht intelligent sind. Jetzt, wo es einen Anwalt gibt, einen Arzt, werden die Patachó und auch die anderen Stämme wieder stark. Wir zeigen uns. Einer unserer Weisen hat gesagt, mit einem Fuß im Dorf, mit dem anderen Fuß in der Welt. Du gehst zur Uni und lernst das Wissen der westlichen Welt, aber du vergisst deine Wurzeln nicht und bringst das Wissen zurück ins Reservat. Maultiere transportieren in Caraiva alles, was Gewicht hat. Koffer, Zementsäcke, Getränkekästen für die Strandcafés. Notfalls auch Menschen, die schlecht zu Fuß sind. Werden zu Sonnenuntergang abgeschirrt und schwimmen alleine ans andere Ufer, wo es saftigere Weiden gibt. Die Nacht ist schwarz, keine Straßenlaternen. Lange gab es in Caraiva auch keinen Strom. Handysignale bis heute kaum auffindbar. Du hast hier einen riesigen Sternenhimmel über dir. 360 Grad, das ist ein großes Privileg. Früher kamen die Leute bei Vollmond alle aus ihren Häusern, machten ein Feuer und ließen die Kinder auf der Straße spielen. Vor ein paar Jahren versprach der linke Präsident Luis Inácio Lula Strom für alle. Endlich sollten auch die Armen, die Hinterwäldler, vom Fortschritt profitieren. Bis dahin behalf man sich in Caraiva mit Kerzen. Dazu kamen ein paar Dieselgeneratoren, mit denen der Bäcker seine Brötchen backte oder der Dorfladen seine Kühltruhe betrieb. An denen hingen auch die beiden einzigen Fernseher des Dorfes. Man brachte einen Stuhl von zu Hause mit und setzte sich abends auf die Dorfstraße, um mit den anderen vor der Backstube die Nachrichten und anschließend Fußball oder Telenovelas zu schauen. Die Menschen im Dorf wollten Strom, denn die Generatoren machten furchtbaren Lärm und stanken nach Diesel. Und in der tropischen Hitze träumte jeder von einem Kühlschrank. Wir wollten Strom, aber wir haben lange dafür gekämpft, dass die Stromkabel unterirdisch verlegt werden. Wir haben uns in Caraiva immer angeschaut, was in anderen Orten passiert und schiefgegangen ist. Die Mehrheit im Dorfrat entschied, keine hässlichen Strommasten, keine kalte Straßenbeleuchtung. Der Blick auf den überschäumenden Sternenhimmel muss geschützt werden. Die Stromverlegung ohne Masten hätte die Regierung das Doppelte gekostet. Und so blieb Caraiva weiter ohne Strom. Der wurde gut sichtbar, nur bis zur gegenüberliegenden Seite des Flusses verlegt, bis Nova Caraiva. Dort, wo die Sandpiste in den Mangroven endet, in dem etwas schäbigen, kleinen Gegenüber von Caraiva, gab es nun Strom und billiges Bauland. Eine Versuchung für viele. Schließlich konnte man sein Haus in Caraiva mit Gewinn an ein paar Fremde verkaufen und sich mit dem Geld ein neues Haus in Nova Caraiva bauen. Und hatte auch noch Strom. Caraiva ist ein Ort, an dem man das Gefühl hat, alles ist möglich. Alles, was man sich vornimmt. Entscheidungen von oben aus irgendeinem Ministerium brauchen wir hier nicht. Es dauerte Jahre. Doch am Ende gelang es dem Dorfrat, die Behörden in Brasilia von seiner Sache zu überzeugen. Dem Himmel sei Dank, dass wir es dann doch geschafft haben. Die Dieselgeneratoren sind weg. Man kann wieder das Meer hören und trotzdem nachts die Sterne sehen. Atlas der Dorfbewohner. Einbrecher, männlich, Alter und Identität unbekannt. Dringt seit einigen Wochen in fremde Häuser ein, während die Bewohner in ihren Gärten zu Abend essen. Bedroht sie mit einer Waffe und versucht nicht einmal sein Gesicht zu verhüllen. Er stiehlt Handys, Geld und Schmuck und flieht anschließend mit dem Diebesgut ins Indianergebiet. Scheint aber kein Patachot zu sein. Boca, 23. Am Rio Caraiva geboren, backt Pizza in einem der kleinen Cafés am Fluss und spielt in der Furorband die Triangel, wenn sich das ganze Dorf am Samstagabend in der Hafenbar versammelt, um bis zum Morgen im Halbdunkel zu tanzen. Früher hatte keiner Geld. Man konnte sich nichts kaufen. Es gab auch nichts zu kaufen. Aber das Dorf war schön. Die Patachos suchen im Reservat nach dem Einbrecher. Wenn die Jungen aus Caraiba den Dieb stellen, wird er verprügelt und mit dem Kanu ans andere Ufer gebracht. Die Selbstjustiz der Patachos allerdings ist berüchtigt und fällt sehr viel brutaler aus. Wir brauchen Polizei hier. Aber die Bezirksregierung hat uns mitgeteilt, wenn wir Polizisten hier haben wollen, müssen wir sie selbst bezahlen. Früher wollte keiner der Dorfbewohner am Strand leben. Ich war lange die Einzige, die dort lebte. Die Einheimischen fanden mich sehr mutig, so direkt am Meer zu leben. Ich habe immer mit offenen Türen geschlafen. Als Kinder hatten wir viel Spaß. Wir waren immer am Fluss und haben Capoeira trainiert und stundenlang Fußball gespielt. Wir mussten uns um nichts sorgen. Wir haben nur gespielt. Die Möglichkeit, Geld zu verdienen, gab es früher nur zweimal im Jahr. Zu Silvester und in den Juliferien, wenn ein paar Fremde kamen. Und dazwischen gab es nichts zu tun, bis der Franzose kam. Daniel Bongalter, 71, erfolgreicher Musikproduzent. Von den Einheimischen und den Hippies der Franzose genannt. Verliebte sich in eine Brasilianerin und mit ihr gleich auch noch in Caraiva. Verlegte schon bald seinen Lebensmittelpunkt in das kleine rebellische Dorf am Dschungelfluss. Vater von Thomas Bongalter, einem der beiden Musiker der Band Daft Punk. Er war über 60, hatte Zeit und Geld, viel Geld. Allerdings konnte man damals auch vom Verkauf eines Apartments in Paris 7 Häuser in Caraiva kaufen. Was er tat. Danach explodierten die Preise. Ein Dorf im Goldrausch. Von dem Moment an, als der Franzose kam, merkten die Leute aus dem Dorf, dass das alles hier seinen Wert hat. Früher hatten wir keine großen Ziele. Niemand hier war ehrgeizig. Plötzlich wurde Caraiva in elitären Künstlerkreisen auf der anderen Seite des Atlantiks eine Art Geheimtipp. Bald kamen immer mehr hippe Leute ins Dorf. Erste Promi-Hochzeiten folgten. Um sich die strapaziöse Anreise zu ersparen, kamen die Reichen gerne mit dem Helikopter und landeten auf Herminias Grundstück mit dem See, dem einzigen Platz in Caraiva, wo ein Helikopter landen kann. Heute haben die Läden auch während des ganzen Jahres zu tun. Es gibt jetzt hier regelmäßig große Hochzeiten. Wir Dorfbewohner haben heute keine Chance mehr, ein Grundstück zu kaufen. Oder wenn einer eins hat, wird er es nicht behalten können. Die Furorband des Dorfes wurde vom Franzosen für Größeres auserkoren. Er warf die kaputten Verstärker raus, spendierte eine Musikanlage für Zehntausende Dollar und machte ihnen ein Angebot. Konzerte in Paris. Und Mädchen sollten als Tänzerinnen mitgehen. Das ganze Dorf stand monatelang Kopf. Wer würde übers Meer fahren? Der französische Nachtclub, in dem sie dann in Paris auftraten, hieß Favela Chic. Es kam zu einer ziemlich aggressiven Invasion. Und wenn man auf einmal Zahlen hört, die man so noch nie vorher im Leben gehört hat, erliegt man leicht der Versuchung. So wurden die meisten Grundstücke verkauft und die Menschen mussten aus dem Dorf ausziehen. Der Franzose wurde zum heimlichen Bürgermeister, seine Bar am Hafen zum Musikclub, ein anderes Haus zum Spa. Das Grundstück am Meer, auf dem seine Villa steht, ist von mannshohen Hecken umgeben und mit einem Eisentor gegen unerwünschte Besucher gesichert. weit gereiste Masseurin. Hat 3 Jahre in Australien gelebt, bevor sie sich in Caraiva niedergelassen und in Bocca verliebt hat, der in der hiesigen Furore-Band die Triangel spielt. Hat beinahe jeden und sogar schon den Franzosen massiert. Wir haben im Dorfrat oft mit ihm diskutiert. Wir sind 22 Mitglieder, aber es war immer schwierig, mit ihm zu reden. Ich weiß nicht, wie man in Frankreich miteinander redet, aber der Franzose ist immer sehr direkt. Auf die Menschen hier wirkt diese Art sehr aggressiv. Das macht es schwierig. Er führt sich dann wie ein kleiner Diktator auf. Das muss so sein, das so. Da können auch gute Ideen dabei sein, aber die Art, wie er sich aufführt. Der Dorfrat hat irgendwann entschieden, dass in Caraiva keine privaten Helikopter mehr landen dürfen. Nur noch der Rettungshubschrauber darf auf Herminias Grundstück landen. Man muss miteinander reden. Die Leute hier sind ganz ruhige Menschen normalerweise. Aber jemand mit der Dynamik dieses Franzosen hat ein anderes Tempo drauf, einen anderen Blick und weiß auch, wie man Entscheidungen vorantreibt. Wenn er mehr mit anderen reden würde, würde er auch erfahren, was sie so denken. Denn hier hat das Leben auch schon stattgefunden, bevor er ins Dorf gekommen ist. Alle haben auf einmal verkauft. Es schien ein gutes Geschäft. Heute gibt es nur wenige Einheimische, die noch ein Grundstück haben. Dann kamen die Geschäftsleute, Menschen aus Sao Paulo, die ganz anders denken. Sie sind besser organisiert und verlangen nach einem ganz anderen Qualitätsstandard. Eigentlich geht es doch auch darum, Demut zu zeigen, wenn du an einen Ort kommst, den du nicht kennst, der in einer anderen Welt liegt. Ich habe das Gefühl, dass ich bis heute noch in Caraiva täglich etwas lernen kann. Manchmal sehne ich mich nach der Zeit, als wir nur Kerzen hatten. Das Radio lief auf Batterien. Wenn die leer waren, war das Fest zu Ende. Jobai, Anfang 20, mein soeben engagierter Nachtwächter, breitschultriger Patascho, sieht und hört alles. War schon als Kind am Strand unterwegs und verkaufte Fische, Langusten, Ketten, Kochlöffel und im Zweifelsfall auch noch die eigene Großmutter dazu. Fängt giftige Nachtfalter mit bloßen Händen und hat das offenste Lachen, das man sich vorstellen kann. Atlas der Dorfbewohner. Kika und Tekka. 24 und 29, heißen eigentlich Katrin und Stefanie, Namen, die sie selbst nicht richtig aussprechen können. Sie wurden in Blumenau geboren, einer südbrasilianischen Stadt, die von deutschen Auswanderern gegründet wurde. Seit 3 Jahren reisen sie in einem VW-Bus durch das Land und dokumentieren brasilianische Traditionen und regionale Bräuche, backen Vollkornbrot, das sie verkaufen, und singen abends in der Hafenbar des Franzosen Samba. Disse que me tem amor, eu vim. Pelo que eu sei, ela gosta de mim, é por isso que eu vim. Coração arriou quando ela me olhou, pedindo pra ficar. Coração arriou quando ela me olhou, pedindo. Spätabends komme ich von Kika und Tekkas Samba-Konzert in der Hafenbar zurück. Per Bewegungsmelder geht die Außenbeleuchtung des Hauses an. Keine Spur von unserem indianischen Wächter. Laut rufe ich seinen Namen. Keine Antwort. Ich tappe durch die Dunkelheit hinters Haus und finde Jouvaï schließlich tief schlafend in der Hängematte. Antigamente, para não ser identificado pela polícia, né, que capoeira na época era proibido, eles usavam apelido para ser identificado pelos seus amigos, né? Früher war Capoeira verboten. Die Capoeiristas gaben ihren Freunden alle Spitznamen, um die richtigen Namen geheim zu halten. Der Taxifahrer in Nova Caraiva heißt Seemecanico. Der Bootsmann Petrolio. Der Meister des Capoeira Charuto. Die Zigarre. Es ist ein Kampf, der sich als Tanz verkleidet. Schwarzafrikanische Sklaven haben Capoeira auf den Plantagen erfunden. Einst war Capoeira hochsubversiv. Im 17. Jahrhundert flohen afrikanische Sklaven, allesamt Capoeiristas, in den Dschungel und gründeten dort das Königreich Palmyra. Über Jahrzehnte verteidigten sie es gegen eine Übermacht aus Großgrundbesitzern und Militär, nur mit Capoeira. Den Capoeira-Unterricht in Caraiba finanziert heute der Franzose. Es ist ihm wichtig, lokale Gebräuche zu erhalten. Also bringe ich den Kindern Caraibas von klein auf bei, ohne Waffen zu kämpfen, zu springen und durch die Luft zu wirbeln. Charuto, Anfang 40, Hausmeister und Capoeirista. Durchtrainiert und ziemlich wortkarg. Erinnert an eine afro-brasilianische Version von Brad Pitt. Lebt mit seinem Sohn Giuliano, den er alleine großgezogen hat, und einer jungen Katze in einem Anwesen auf der anderen Seite des Flusses. Capoeira comecei em 94. Mexe com seu corpo, com sua alma. Você escuta o toque do berimbau, logo você se arrepia. 1994 habe ich mit Capoeira angefangen. Capoeira trainiert den Körper und berührt die Seele, wenn du den Klang des Berimbau hörst. Die verrosteten Rasenspringer stehen still. Das Anwesen wirkt verlassen. Die Dächer der Häuser und Pavillons haben Löcher. Ein gepflegter Pool, der hoch über dem Fluss liegt. Dahinter öffnet sich der Blick auf die bunten Häuschen Caraivas am Flussufer gegenüber und die Palmenhaine. Jenseits der Landzunge, der azurblaue Atlantik. Seit vielen Jahren bin ich der Hausmeister hier. Die Besitzer waren schon sehr alt. Vor 2 Jahren sind sie gestorben. Jetzt streiten die 7 Erben vor Gericht um das Anwesen. Und keiner fühlt sich dafür zuständig, mir meinen Monatslohn von 1.000 Reais zu bezahlen. Dabei ist das Grundstück heute $1 Million wert. Solange keiner meinen Lohn zahlt, lasse ich das Anwesen verfallen. Que a gente coloca do estado, a mesma coisa que ele falou, é Joana Ferreira dos Anjos. Ich bin Joana Ferreira dos Anjos. E nome indígena, man nennt mich Palmyra. Meu nome é indígena, é Palmeira. Meine Mutter war eine Kriegerin, stark und mutig. Palmeira, Enkeltochter eines Häuptlings. Verspiegelte Sonnenbrille, rotes T-Shirt mit dem Aufdruck I love puppy dogs. Lebt mit ihrem Sohn und dessen Familie auf 10 Quadratmetern in einer Wellblechhütte am Strand. Ihnen gehört auch das moderne Steinhaus, in dem gerade Kika Tecker und ihre Freundinnen wohnen und ihren Videoblog schneiden. Ihren Aufenthalt bezahlen sie, indem sie der Patachou-Familie eine Website für Airbnb basteln. Na cidade é tudo difícil. In der Stadt ist alles schwierig. Hier kann ich ganz anders für mich sorgen. Hier gibt es einen großen Sumpf, den Fluss, das Meer. Es gibt Meeresfrüchte für uns. Wenn ich heute keinen Zucker habe, dann gehe ich zum Nachbarn und nehme mir Zucker. Oder ich tausche etwas mit ihm. Wir leben noch mit vielen Tauschgeschäften. Indianer gewöhnen sich nicht ans Stadtleben. Mein Großvater war ein mächtiger Häuptling. Der Häuptling von Baravella. Zu Fuß ging er den langen Weg in die Hauptstadt der Weißen, bis nach Brasilien. Er litt Hunger. Es fehlte ihm an vielem unterwegs. Doch er wollte für seinen Stamm kämpfen, wollte mit den Behörden des weißen Mannes verhandeln. Er verlangte, dass sie unser Land respektieren. Und er wich nicht, bis sie es akzeptierten. 2000 Kilometer ist er zu Fuß nach Brasilien gegangen, um mit der weißen Regierung um das Land seiner Vorfahren zu verhandeln. 8000 Hektar wurden den Patachon schließlich zugestanden. Als seine Tage zu Ende gingen und er krank dann niederlag, bat er meine Mutter zu sich. Ich habe mein Leben lang für unsere Rechte gekämpft, sagte er zu ihr. Jetzt ist es Zeit, sich auszuruhen. Ich gebe den Kampf um unser Land an dich weiter. Ihr werdet ihn gewinnen. Aber ein großer Teil des Territoriums, das die Patachon als Land ihrer Vorfahren beanspruchen, wurde nach seinem Tod von den Weißen zum Nationalpark erklärt. Die Männer von der Behörde versperrten uns den Zugang zum Park, zu unserem Land. Niemand sollte das Land mehr betreten, niemand mehr ein Feld dort bestellen. Meine Mutter wehrte sich. Mittendrin legte sie ein Feld an. Sie war stark und sagte: Hier bestimme ich. Das ist von alters her mein Land. Als Brasilien im Jahr 2000 sein 500-jähriges Bestehen feierte, wurde das nahe Städtchen Porto Seguro, der erste sichere Hafen, den Cabral errichten ließ, mit viel Geld in eine historische Kulisse zurückverwandelt und der Flughafen für internationale Staatsgäste ausgebaut. Zum pompösen Staatsakt wurden die Patachon und andere Indigene nicht eingeladen. Wir sind trotzdem gekommen und haben lautstark gegen die weiße Geschichtsschreibung protestiert. Wir sind nicht entdeckt, sondern unterworfen worden. Die Polizei setzte Tränengas und Knüppel gegen die Ureinwohner ein, während der brasilianische Staatspräsident mit dem portugiesischen Präsidenten ein inzwischen recht selten gewordenes Bäumchen, einen Pau de Brasil, pflanzte. Das gab negative Schlagzeilen in der Weltpresse. Die Patachon besetzten als Reaktion den Nationalpark. Diesmal bekam die Polizei keinen Einsatzbefehl mehr. Es ist erst 3 Wochen her, da bin ich in die Hauptstadt nach Brasilia gefahren. 27 Stunden bin ich mit dem Bus gefahren. Immer wieder machen wir uns auf diesen langen Weg, um für unsere Rechte zu kämpfen. Wenn ihr fragt, ob wir heute nach all den Kämpfen in der Hauptstadt Brasilia gut empfangen werden, dann muss ich euch antworten, nein. Immer noch begegnen uns Vorurteile. Wenn wir dort ankommen, werden wir von der Polizei verfolgt. Es ist immer wieder das Gleiche. Wenn wir nach Brasilia fahren oder in die Landeshauptstadt Salvador, observiert uns die Polizei. Sie müssten uns schützen, nicht uns verfolgen. Chandon haben wir das neue Dorf genannt, das wir ganz dicht an Caraíva herangebaut haben. Denn dort gibt es Touristen. Und die bringen das Geld. Auch den Patachon. Einige der Häuser vermieten wir auch an die weißen Angestellten aus den neu entstandenen Bars und Hotels in Caraíva. Denn die können die Mieten im weißen Dorf gar nicht mehr bezahlen. Offiziell dürfen aber nur Patachon im Reservat leben. Ich mache mir viele Sorgen. Als Häuptling trage ich große Verantwortung. Aber ich bin glücklich, heute all die Kinder zu sehen, die in die Schule gehen wollen. Wir haben den Staat um eine Schule gebeten, aber sie haben sie uns verweigert. Das ganze Dorf hat gemeinsam eine Schule gebaut. Für den Anfang haben wir nur ein Klassenzimmer und eine Küche, aber das wird noch wachsen. In Chandô, unserem Dorf, leben 80 Familien. Mit allen Kindern sind wir 350 Menschen. Früher haben wir in Baravelha gelebt, aber das Dorf wurde immer größer. Lange gab es nur dort einen Häuptling. Inzwischen haben auch die kleineren Dörfer einen Häuptling. Unsere Häuptlinge haben uns immer wieder gesagt, dass wir Kinder bekommen müssen. Sonst werden wir aussterben. »1910 haben sie in Brasilien eine Schutzbehörde für die Ureinwohner gegründet. 1968 wurde sie geschlossen, weil auch die Schutzbehörde die verschiedenen Stämme systematisch dezimiert hat.« »Zu den Patachon schickte man Ärzte. In 2 Dörfern injizierten sie den Menschen Pockenviren. Männer, Frauen und Kinder starben. Das Land wurde sofort unter den weißen Nachbarn aufgeteilt. Den Bacus de Pain brachte man Geschenke. Zuckerwaren vermischt mit Arsen. Die Cintas Largas griff man aus der Luft an. Am Tage des Quarup, ihres jährlichen Festes, warf man zunächst Zuckersäcke ab. 10 Minuten später kehrten die Flugzeuge zurück. Diesmal warfen sie Dynamitstangen. Von 10.000 Menschen überlebten 500. Esses massacres que aconteceu de 40 do ano 46 até. Bei uns gab es später ein großes Massaker. Das dauerte von den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts bis 1961. Es war ein großer Schock für die Pataschau. Deshalb fehlen uns heute die Wörter in unserer Sprache. Unsere Geschichten kann ich dir nicht in unserer Sprache erzählen. Ich kenne nur noch einzelne Wörter. Heute bekommt jede gesunde Frau im Reservat zwischen 8 und 12 Kinder. Zur Geburt gibt es für die Männer eine Prämie. Der Stamm der Pataschau ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Jetzt wird das Land knapp. Nur 8.000 Hektar hat man uns zugesprochen. 1500, als Cabral Brasilien entdeckt, leben geschätzt 3 bis 5 Millionen Indigene auf brasilianischem Boden. 1950 haben 100.000 überlebt. 2018, die Behörden zählen rund 900.000 Indigene, sie leben in 240 Stämmen auf 690 Territorien in Brasilien. Wenn einer von uns noch kein Land hat, kann er einfach welches im Reservat abstecken und sagen, das ist jetzt meines. Aber er muss erst Land finden, das noch nicht markiert ist. Und es gibt keines mehr. Es ist schon alles aufgeteilt und wir werden immer mehr. Das wird ein großes Problem. 557.000 Hektar, mas apenas 8. Unser Land umfasst insgesamt 575.000 Hektar, wenn man den Nationalpark einrechnet. Aber nur 8.000 Hektar hat man offiziell demarkiert. Das restliche Land ist seit Jahren in der Diskussion. Auf diesem Land sind zurzeit Felder, Eukalyptuswälder und Rinderweiden der weißen Großgrundbesitzer. Das gehört alles zu unserem Land. Aber bis heute sind sie uns nicht zugesprochen worden. Die Situation der Ureinwohner hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verschlechtert. Das Wirtschaftswachstum hat oberste Priorität. Die Umwelt soll dem Fortschritt und der Agrarindustrie weichen. Jair Bolsonaro, der rechte Präsident Brasiliens, hat mehrfach geschworen, dass unter seiner Regierung kein Zentimeter Land mehr an die Ureinwohner geht. Er hat öffentlich erklärt, es ist eine Schande, dass die brasilianische Kavallerie nicht so effizient war wie die amerikanische. Die hat die Indianer einfach umgebracht. Bolsonaro droht, selbst bestehende Schutzgebiete aufzulösen und zum Schürfen von Edelmetallen freizugeben. Quer durch alle Parteien hat sich im Kongress eine eigene Mehrheit gebildet. BBBB, das ist die Bancada de Boi, Bala Biblia. Es sind die Abgeordneten der Rinderfarmen, der Waffenindustrie und der Evangelikalen, die sich zu einer reaktionären Mehrheit zusammenschließen und die sich alle gegen weitere Demarkierungen wehren. Der Caraíva-Fluss trocknet aus. Sie haben den Wald abgeholzt und an seiner Quelle Eukalyptusbäume angepflanzt. Sie kaufen das Land und sagen, sie werden es bewalden. Das ist eine Lüge. Sie holzen alles ab und dann verschwinden sie. Und es gibt keine Arbeit für die Menschen hier. Der Fluss ist unsere Basis. Wenn er austrocknet, werden wir alle leiden. Atlas der Dorfbewohner. Eukalyptus, auch Blaugummibaum. In Australien und Indonesien heimisches Myrtengewächs. Ein einzelner Baum braucht bis zu 500 Liter Wasser täglich und trocknet den Boden auch in der Tiefe aus. Bietet heimischen Arten keinen Lebensraum und wächst sehr schnell. Die Zellulose wird nach Europa exportiert. In den vergangenen 40 Jahren wurde ein Fünftel des brasilianischen Regenwaldes vernichtet. Nach Satellitendaten des brasilianischen Weltraumforschungsinstituts verschwinden Jahr für Jahr etwa 5000 Quadratkilometer Regenwald. Auf Satellitenfotos kann man gut sehen, wo noch Indigene leben. Nur noch unsere Reservate sowie einige Naturschutzgebiete sind mit ihren dichten Baumkronen als dunkle Flecken zu erkennen. Die Dörfer wachsen, aber es gibt in der ganzen Gegend keine klassischen Arbeitsplätze. 90% der Einnahmen stammen aus dem Tourismus. Der Rest aus der Landwirtschaft und ein paar Staatsjobs. Es gibt nur noch die Touristen. Von Fischen oder Jagen kann man nicht mehr leben. Wir müssen schauen, wie wir überleben können. Wir können wählen. Wir haben Kandidaten aufgestellt. Wir haben gehofft, dass auch welche von uns an die Macht kommen. Niemand verteidigt uns im Kongress. Das gilt generell für die Armen. Heute hat der Indianer eine Schulbildung und gelernt, seine Rechte einzufordern. Dabei hat uns die Technologie geholfen. Heute wissen wir um unsere Rechte. Heute haben wir eine Stimme und können unser Wissen zeigen. Davor war es nicht anerkannt, dass auch wir eine Kultur haben. Wir lernen ja nicht nur dort das Wissen der Weißen, sondern wir bringen auch unser Wissen in die Welt. Auch ich bin eine Fremde, eine Gringa. Auch wenn ich schon lange einen Teil des Jahres in Caraiba lebe. Ich erinnere mich an unsere Begegnung mit dem Musiker Bira Reis, der sich beklagte, als wir seine Musik fürs Radio in Deutschland aufnehmen wollten. Das kostet 10.000 Euro, sagte er und meinte es nur halb im Scherz. Alle kommen sie hierher und wollen etwas von uns. Die Ethnologen, die Musiker. Und was geben sie uns? Du gehst in ein Dorf, filmst einen Stamm, der Musik macht. Zum Abschied lässt du ihnen deine Grippe da. Zurzeit kämpfen wir um ein gutes Miteinander. Auch hier, an einem so kleinen, schönen Ort, entfernen die Menschen sich immer mehr voneinander. Die Stimmung ändert sich sehr, obwohl das Dorf weiterhin sehr schön ist. Wahrscheinlich hat auch mich ursprünglich das europäische Bild eines exotischen Anderswo angezogen. Seine Wurzeln hat es in dem ersten Brief an den portugiesischen König, in dem Cabrals Expeditionschronist das Paradies an der brasilianischen Küste beschreibt. Sein Bild vom Paradies, das er hier zu finden glaubte, war wiederum zutiefst von christlichen Vorstellungen geprägt. Foi uma coisa de chegar e apaixonar mesmo, sabe? Falar, olha que lugar lindo, gente. Wir sind angekommen und haben uns in den Platz verliebt. Mensch, was für ein schöner Ort. Wir haben Freunde gefunden, mit ihnen getanzt, getrunken, gegessen, gelebt. Aqui eu realizei todos meus sonhos, fiz a minha casa. All meine Träume sind hier in Erfüllung gegangen. Ich habe ein Haus gebaut, ich habe meine Tochter aufwachsen sehen und Lambada tanzen gelernt. Nicht die bunten, inzwischen teuren Häuser am Flussufer sind das Dorf. Es sind die Menschen, die in Caraiba leben. Die idealistischen Hippies, genauso wie der Franzose, Boca und Julia, Charuto, die Fischer, die Capoeiristas und João mit dem Universitätsabschluss. Noch fließt der Fluss bei Ebbe ins Meer und bei Flut zurück zur Quelle. Paraíso Real. Feature von Nina Hellenkemper und Janko Hanuszewski. Es sprachen Martin Bross, Robert Dölle, Nicola Gründel, Justine Hauer, Carlos Lobo, Hildegard Meyer, Ulrike Schwab, Florian Seigerschmidt und Bruno Winzen. Ton und Technik Eva Pöpplein und Angelika Bruchhaus. Komposition Merzuga. Regie, die Autoren. Dramaturgie, Sabine Küchler. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.